einer Damen und Herren, jetzt haben wir noch Zeit zum Diskussion. Unsere Zeit ist theoretisch nicht begrenzt, in der Wahrheit selbstverständlich. Ich würde sagen, mit Ihrem Einverständnis, dass, also sollen wir die Möglichkeiten für alle Personen auf maximal 5 Minuten begrenzen. Ich glaube, das soll ausreichen. Ich bitte Sie um Wortmeldung. Ja, bitte. Kommen Sie vielleicht hier. Da ich mich auch in meinem Leben mit den Sudetenfragen befasste, habe ich Mut, hier das Wort zu ergreifen. Nämlich, es geht mir darum, dass in der Tschechoslowakei eigentlich es noch keine Monographie, noch keine Monographie der Sudetendeutschen oder der tschechoslowakischen Deutschen gibt. Nämlich das, was man in den Jahren des Kommunismus geschrieben hat, das verdient nicht den Namen wissenschaftliche Arbeiten. Und auch, dass die einzige Monographie, die im Westen entstanden ist, Lujas, ist auch etwas nationalistisch geschrieben. Deswegen kann sie kein Gegengewicht zu Brügels 2 schönen Bänden, Monographien dienen. Also 4 Jahre Zeit sind schon verlaufen und jetzt erwarten wir von den Deutschen, von den tschechischen Historikern eine neue wissenschaftliche Monographie. Das alles, was wir heute von Professor Kozalka gehört haben, würden wir das gerne in einer größeren Monographie nachlesen wollen. Außerdem geht es mir, auch wenn es um Minderheiten geht, darum, dass die Sudetendeutschen das Bild der Minderheiten verzerrt haben. Alle konzentrieren sich auf die Sudetendeutschen und wir sollten doch über Minderheiten sprechen. Zum Beispiel fehlt mir hier jeder Hinweis darauf, dass es in der Tschechoslowakei auch eine polnische Minderheit gab. Es waren 100.000 Menschen in Teschen-Schlesien. Nämlich, morgen werde ich meinen Vortrag haben und ich war nicht Bescheid, soll ich die sogenannten Wolinien-Tschechen erwähnen. Es war eine Kolonie, ungefähr 30.000 Tschechen, eine Kolonie der Kultur, sagen wir, Agrarwirtschaft und so. Man müsste oder sollte es erwähnen, aber wenn man bei Tschechoslowakei die 100.000 Menschen erzählende polnische Minderheit ignoriert, so werde ich also morgen auch die Tschechen auslassen. Außerdem sind mir die Tschechen sind mir Antwort schuldig, nämlich ich habe einmal in meinem ersten Wohlbuch über die polnische Politik gegenüber dieser Gruppe in Teschen-Schlesien geschrieben. Auf polnischen Akten stützend habe ich sehr kritisch die polnische Politik dargestellt. Manche Kollegen sagten, das ist richtig. Nein, das ist nicht richtig. Nämlich, es fehlt auch auf tschechischen Akten gestützte Arbeit über die Politik der tschechischen Regierung gegenüber der polnischen Minderheit. Vielleicht war die polnische Politik Antwort auf die tschechische. Und deswegen fehlt bis heute noch Hinweis, dass die Akten dazu zugänglich sind. Und noch, hier noch, habe ich, was mich quält, nämlich, was ich von Professor Alexander gehört habe, Sprache, das ist die Seele des Volkes, Seele der Nation. Ich stimme, ja, das ist von, kommt von Hegel, ja, ich stimme hier. Aber müssen die Slowaken auch Seele haben, nicht wahr? Wir sprechen doch, haben eigene Sprache. Ja, und außerdem noch zu der Definition von Professor Kozalka. Minderheit, das ist das, dass sich Veränderungen des Staates nicht erlauben kann, ist zu schwach. Die Slowaken drangten doch zur Föderation, waren nicht imstande, das zu ändern, also sind auch Minderheit, trotz des Namens Tschechoslowaken, nicht Slowaken. Ja? Es sind doch Slowaken geblieben, der Staat hat den Namen Tschechoslowakei. Und noch, also wenn es Minderheit gibt, im Titel des Referats, des Beitrags, waren Minderheiten, also nicht nur Sudetendeutsche, das war im Referat von Professor Alexander. Und nicht nur Polen hat man also nicht erwähnt, aber auch Zigeuner nicht, Juden nicht, kann man auch die große doch Minderheit der Ungarn in Tschechoslowakei, natürlich jetzt ist das in Slowakei, weil damals in Tschechoslowakei, hat man auch zu wenig, zu wenig beachtet. Natürlich, vielleicht herrscht die Meinung, die Ungarn können sich besser selbst vorstellen, brauchen die Hilfe der Tscheche nicht. Aber wenn wir das Thema so formulieren, dürfen wir auch von den Tschechen berücksichtigen. Und noch eine Nation fehlt mir hier, Karpato-Ukraine. Auch nicht eine tragende Nation. Später versuchte es die 38, aber ist nicht gelungen. Und so müsste man nach den Kriterien als Minderheit betrachten. Danke. Dankeschön, Herr Professor Kozenski. Ich habe mit Dr. Starka. Einige Bemerkungen von drei Referaten, vorerst zum Referat von Herrn Professor Alexander. Das war wirklich ein sehr sympathisches und empathisches Referat über die Problematik der deutsch-tschechischen Kontakten. Aber vielleicht das ist auch ein Problem. Sie sagen, dass das ist nur die Arroganz von Deutschen und Kleinseligkeit von Tschechen, oder haben Sie vielleicht einen anderen Termin benutzt, aber hier sind wirklich auch ganz, ganz reale und realistische Streitprobleme, die haben Sie selbstverständlich auch erwähnt, aber ich möchte sagen, dass die deutsche Bevölkerung, und ich glaube, das ist keine, nicht nur eine Abstraktion, die deutsche Minderheit wenigstens in Böhmen und Mähren, das war ein real existierter Faktor, ein politischer Faktor, vielleicht nicht Gesellschaft, nicht eine organische Minderheitengesellschaft, aber als politischer Faktor, das war schon ein real existierender Faktor. Diese deutsche Minderheit erwartete eigentlich eine Lösung für sich selbst, nicht im Rahmen einer Minderheiten. Und solche Tendenzen waren, oder kann man bis jetzt, oder kann man gut dokumentieren, auch beim Benesch im Friedenskonferenz, oder kann man das bei Masaryk sehen, auch dass für die Deutschen in Böhmen, hat man am Anfang an eine neue Konstellation zu skizzieren, oder probierten das zu skizzieren. Selbst Masaryk als Theoretiker und als Pragmatiker, das sind fast zwei verschiedene Politiker oder verschiedene Persönlichkeiten. Masaryk als Staatsgründer hat bis 23 oder 24 ganz positive Deklarationen über einen neuen Nationsbegriff, über einen neuen tschechoslowakischen Nationsbegriff. Der wollte zum Beispiel, oder er hat einen Vorschlag, dass die Tschechen und Slowaken oder die ganze Tschechoslowakei braucht nicht diese alte nationale Hymne, aber eine Volkshymne, die auch nicht Slowaken und nicht Tschechen gerne singen konnten. Und verschiedene andere Sachen, zum Beispiel seine kritischen Bemerkungen zum Sprachgesetz. Er sehr streng kritisierte schon dieses Sprachgesetz von 1920. Ich glaube, dass dieser Minderheitenstatut für 3 Millionen Deutschen konnte nicht genug sein von Anfang an. Und das war eigentlich dieser negative Hintergrund von nicht genügenden Basis von Aktivismus von deutschen Minderheiten. Das heißt, ich glaube, dieser Minderheitenstatut konnte eigentlich nicht genügend sein für eine breitere Aktivismus der Deutschen in der Zwischenkriegszeit. Zum Professor Kozjalka, ich glaube, dass diese deutsch-tschechische Verhandlungen im Zeitalter des Dualismus, die wirklich maßgebend waren für die Cisleitanien und für die ganze Geschichte der Nationalitätenfrage, auch für Ungarn und für ungarische Lösung, ich glaube. Doch ich glaube, dass für die tschechische Gesellschaft in diesem Zeitalter und von tschechischen Politikern herausgearbeitete Modell für die tschechische Nation, für eine ethnische Nation ohne Möglichkeit einer zweisprachigen Nation, das heißt ganze Böhmen zu haben als dominierende Nation, das war unrealisierbar und man hat das dann nach dem Ersten Weltkrieg eigentlich diese negative Erfolg von diesen Verhandlungen vor dem Weltkrieg eigentlich benutzt als Argument für die Minderheitenpolitik in der Zwischenkriegszeit in der Tschechoslowakei auch. Ich habe schon erwähnt die Problematik von Masaryk und ich glaube, dass sein Werk Nova Europa, das ist auch ein bisschen ambivalente Arbeit. Das ist auf einmal eine Arbeit, eine propagandistische Arbeit. Selbst Masaryk hat ihre Schwäche später anerkannt. Das waren die Bedingungen in Petrograd, im damaligen Petrograd und eigentlich der Mangel von Fachliteratur und auch die ganz klar formulierte propagandistische Zielsetzungen der tschechischen Emigration. Und ich glaube, bis sein Werk Svetová revoluce hat selbst Masaryk in vielen Hinsicht Selbstkorrekturen gemacht. Dankeschön. Dankeschön, Herr Professor Starker. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, für Meinungsäußerungen Wort nötig. Ich hätte eine ganz kurze Frage an Herrn Professor Maudin. Von dem, was er gesagt hat und von dem wenigen, das ich darüber gelesen habe, über die schwedisch-finnische Frage, habe ich den Eindruck bekommen, dass in Finnland ganz andere Verhältnisse geherrscht haben, und zwar sozusagen geistige Verhältnisse, in dem Sinne, dass zum Beispiel in Böhmen, bis zum Zweiten Weltkrieg selbstverständlich, wenn zum Beispiel die Deutschen eine Schule eröffneten, dann glaubten die Tschechen, etwas dadurch verloren zu haben. Wenn ein Tscheche einen Laden eröffnete, dann war das ein Hieb oder wurde von den Deutschen als ein Hieb gegen ihre Nationalität angesehen. Ich glaube, diese geistiges Misstrauen in Finnland nicht zu sehen, also auch wie sie die Entwicklung dargestellt haben. Mir scheint, dass die Schweden, obwohl sie im Besitz einer, wenn ich so sagen darf, einer höheren Kultur waren, dass sie sich trotzdem nicht, dass sie nichts unternommen haben, um den geistigen kulturellen Aufstieg der Finnen zu verhindern oder zu erschweren. Ja, gibt es noch Bemerkungen, Fragen, Meinungsäußerungen? Echt? Dann erlauben Sie mir dann auch zwei, drei Bemerkungen. Ich glaube, also, dass vor allem, was der Professor Alexander gesagt hat, das ist mir also, wirklich sehr wichtig geworden. Aber habe ich da eine kleine Gegenmeinung oder eher gesagt eine Frage. Sie haben öfter die Zweisprachigkeit als eine Art positive Absolutum betrachtet. Ich würde Sie fragen, ob das ich das gut verstanden habe oder nicht, weil im mitteleuropäischen oder osteuropäischen Zone geht es immer um einen sehr komplizierten Zusammenhang, wobei also diese Doppelsprachigkeit ist auch in einer Bewegung und die Doppelsprachigkeit für viele viele Leute bedeutete und heute bedeutet auch die Gefahr der Entnationalisierung, eine Phase der Entnationalisierung, also grob gesagt. Aber wie ich behauptet habe, ist das eine Frage. Und Herr Kozalka, er hat uns sehr stark empfohlen, uns meine ich mir empfohlen, auch nicht nur über die Periode nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich, also über die Periode nach 1867 zu sprechen, sondern auch die frühere Perioden vom Reichsreform, von Versuchen, von anderen Staatsformen zu bilden. Das betrachte ich auch sehr wichtig, aber erst die Periode nach 1851, also der absolutistische Versuch, was als neue Staatsordnung versucht, finden wir, oder ich glaube im Allgemeinen, die ungarische Historiker, aber ich selbst persönlich finde als eine besonders wichtige, aber eine sehr kurzlebige Versuch. Ich gebe Ihnen zu, im Jahre 1867 wusste man auch nicht, dass der österreich-ungarische Ausgleichsversuch eine lange Periode ausdauern wird. Selbst die Ungarn wussten das nicht und hatten geglaubt, dass eine kurze Phase der Versuch wird. Aber es sind doch zwei verschiedene Dinge. Einverstanden, Neo-Absolutismus ist unglaublich wichtig. Das wollte ich nur dazu hinzufügen. Und die Ausgleichsversuche, der böhmische Ausgleich, die finde ich sehr wichtig, zusammen mit meinem Kollegen Sarka möchte ich stark betonen, vom Ende des 19. Jahrhunderts doch begann ein Versuch von einer Reihe von kleinen Ausgleichen. Weniger bekannt ist das, also ähnliche Phänomene zeigen sich auch in Ungarn. Man kann davon nicht allzu große Konklusionen ziehen, eins aber bestimmt. Also die Lage hätte sich geändert, auch ohne den Krieg. Natürlich anders. Dankeschön. Ich frage Sie nochmal, ob Sie noch... Oh ja, bitteschön. Ja, das ist selbstverständlich, das kommt. Das kommt noch. Wenn es keine Fragen mehr sind, ich bitte dann die Kollegen, die Referenten zum Antworten. Ja, Reihenfolge. Ich glaube, können wir die klassische Reihenfolge haben, also, nicht? Also die klassische Reihenfolge. Ich bitte Sie, die letzte Frage an mich vielleicht zuerst, die Wertung von Zweisprachigkeit. Auch dies ist wieder eine ambivalente Feststellung. Es ist etwas anderes, wenn man von den Vertretern der Minderheiten oder der Benachteiligten die Kenntnis der anderen Sprache, der dominierenden Sprache verlangt hat. Also die Tschechen mussten Deutsch lernen. Ich meine, es gehört dann gewissermaßen zum Land dazu oder zur Achtung, dass die Deutschen auch Tschechisch lernen. Das erst sehe ich als echte Zweisprachigkeit an. Im Übrigen betrachte ich Zweisprachigkeit, und das ist eine persönliche Feststellung, als eine beneidenswerte Kulturleistung. Als mein Sohn aus Amerika zurückkam und sprach, jetzt spricht jetzt Englisch mit der Umgangssprache, dann kann ich ihn nur beneiden. Und wenn ich meine Familie mütterlicherseits sehe aus Oberschlesien, die in einem Satz von Polnisch zu Deutsch umschaltet, dann kann ich sie nur beneiden. Und wenn ich dann sehe, dass sie zu mir kommen, um einen deutschen Text zu korrigieren, dann sehe ich die Ambivalenz. Aber es gibt Beispiele dafür, dass beides geht. Und schauen Sie sich bitte am Beispiel der Prager deutschsprachigen Literatur die Sprachkenntnisse deutscher oder tschechischer Literaten an. Es geht. Wichtiger, oder pardon, nicht, ich will nicht werden. Zentral ist die Frage von Herrn Sorko: Waren die Deutschen in der Tschechoslowakei Teil des Staatsvolkes oder waren sie eine Minderheit? Sie waren beides. Sie waren dem Charakter der Verfassung nach Teil des Staatsvolkes. Und in ihrem praktischen Verhalten zeigten sie sich als Minderheit. Und dies von Anfang an. Ich will wieder nicht gewichten oder Schuld zuweisen, aber zu Beginn des Staates der Tschechoslowakei steht die Absage der Deutschen an die böhmische Tradition, Gründung eines Separatstaates. Punkt 1. Zweitens erklärte sich dieser Separatstaat in den einzelnen Teilen zum Bestandteil der Republik Deutsch-Österreich. Und drittens erklärte sich Deutsch-Österreich, Klammer auf, mit diesen Teilen zum Bestandteil der Republik Deutschland. Die Erklärung der deutschen Politiker, der sudetendeutschen Politiker in Wien, bedeutete also zu Ende gedacht die Abspaltung von Böhmen und die Zugehörigkeit zum Deutschen Reich. Dies hat man aber nie gesagt. De facto war es eine gewollte Sezession, die gescheitert ist. Und die tschechischen Politiker waren damals nicht so dumm, dass sie dies nicht gesehen hätten. Von deutscher Seite ist aber nie hervorgehoben worden, dass diese deutschen Politiker amnestiert worden sind und ihrer politischen Tätigkeit in der Tschechoslowakischen Republik nachgehen konnten. D'accord? Noch eine Antwort, das schöne Wort, die Sprache als die Seele des Volkes. Herder hat diese Gedanken formuliert gegen die Herausforderung der politischen Nation im Zusammenhang der Französischen Revolution. Und er fand in der Sprache, in der deutschen Sprache, eine Möglichkeit, die deutsche Kleinstaaterei zu überbrücken. Die deutsche Sprache war der Ersatz für eine deutsche Nation, die sich auf keinen anderen Gedanken gründen konnte, keinen Gedanken wie die französische Nation, sondern nur auf die Sprache. Das war zeitgebunden sehr modern. Es war verhängnisvoll für die weitere Konsequenz. Denn was ist mit jemandem, der seine Sprache wechselt? Verrät er seine Seele? Was ist mit jemandem, der zweisprachig ist? Hat er zwei Seelen? Hier steht schlicht eine Frage der Sprache als Kommunikation unter Menschen. Klammer auf, das war das Latein über Jahrhunderte zwischen den Gebildeten aller möglichen Nationalsprachen, Klammer zu. Unterwertung als Sprache, als einer mythologischen Kraft des Menschen. Unbestritten sei, dass Sprache auch eine emotionale Komponente hat. Aber die Vertiefung, die Herder hier vorgenommen hat, war verhängnisvoll. Vielleicht hatte er ein bisschen recht. Ich möchte doch den alten Herder ein bisschen in Schutz nehmen. Selbstverständlich ist die Reaktion auf französische Revolution auf den politischen Nationsbegriff, der sehr wenig auf andersdenkende und anders sich ausdrückende Mitglieder der angestrebten Staatsnation eigentlich Rechnung mit ihnen rechnet. Das heißt eigentlich, die auf die mit ihnen eigentlich rechnet. Ja, ich werde mich jetzt nicht mehr wiederholen, aber im Grunde genommen würde ich doch mit Laszlo Sarka nicht völlig einverstanden sein, dass bei den Tschechen sowohl in den letzten Jahren vor 1914 als auch in der Zwischenkriegszeit eindeutig der ethnische Begriff der Nation überwog. Ich bin dagegen auch zu Jerzy Kosinski, nicht die Slowaken, die Tschechen, die Sudetendeutschen als eine kompakte Einheit zu sehen. In allen diesen Bevölkerungsgruppen, Nationalitäten oder wie man es nennt, sind verschiedene Tendenzen vorhanden und man muss sehen, welche von ihnen überwiegt. Die Tschechen waren schon an der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert nicht in der Mehrheit, aber doch in der Spitze ihrer Kultur, ihrer europäisch orientierten Politiker, das haben, sagen wir, Masaryk, dann später Čapek und so, gegen den ausschließlichen Gebrauch des ethnischen Volksbegriffes orientiert. Es war eine starke Tendenz zur politischen Auffassung, zur Assimilationsbereitschaft. Sehen Sie die Juden in der Tschechoslowakei zwischen 1918 und 1938. Wenn Sie von Ihren Standpunkten dann auch nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei Kenntnis nehmen, haben Sie gesagt, Sie haben sich in keiner anderen Gesellschaft so frei gefühlt wie bei den Tschechen, trotz des Antisemitismus, der in vielen Parteien war. Aber Masaryk Republik war für sie so ein Inbegriff der liberalen Politik gegenüber den Juden zum Beispiel. Ja, das ist in den Erinnerungen von vielen nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben. Dasselbe gilt auch für einen Teil der Deutschen in der Tschechoslowakei. Nicht nur August Sauer mit der Losung Deutsche lernt Tschechisch vor dem Ersten Weltkrieg. Aber sein Schüler Franz Spina, ja, als tschechoslowakischer Minister, der die Konzepte seiner tschechischen Beamten auch in besserem Tschechisch korrigieren wusste. Aber auch diejenigen, die die tschechoslowakische Verfassung in deutscher Sprache als Schülergeschenk, ja, zum Beispiel nach der Absolvierung der Schule bekommen haben, sie hatten ein ambivalentes Verhältnis, das nicht eindeutig negativ war und das bei einer längeren Fortdauer doch zum Abbau ja, von den Feindseligkeiten beitragen könnte. Und in dieser Hinsicht bin ich eindeutig gegen die Vorstellung, dass die Slowaken eine Minderheit in der Tschechoslowakei waren. Es gab eine sehr starke Gruppe unter den Slowaken, sogar mit Pater Andrej Hlinka 1918, die in der Tschechoslowakei und sogar im ursprünglichen Begriff der tschechoslowakischen Nation überhaupt eine Rettung von einem Untergang in dem, sagen wir, politischen Ungarn gesehen haben. Selbstverständlich waren sie dann mit der weiteren Entwicklung nicht zufrieden. Aber im Grunde genommen war eine starke Gruppe unter den Slowaken die ganze 20er und 30er Jahre, die Tschechoslowakisten waren und auch an der Regierung teilnahmen und so. Und schließlich zum Problem der Doppelsprachigkeit. Ich stimme völlig überein damit, was Manuel Alexander gesagt hat. Es ist interessant, wie sich unter den deutschen Böhmen die Entwicklung von der starken Opposition zum sogenannten Sprachzwanggesetz, das alle Deutschen in den böhmischen Ländern an den Mittelschulen auch Tschechisch lernen haben, bis zu dieser Entwicklung sagen, es war zwar eine Minderheit, aber einflussreiche Minderheit, und meiner Meinung nach kommen unter den Deutschen aus der Tschechoslowakei nicht nur, sagen wir, Feinde des tschechoslowakischen Staatsgedankens, sondern auch viele Beispiele der besten Vermittler zwischen tschechischen und deutschen Kultur, Übersetzer der tschechischen Poesie, über die Literatur werden wir nicht streiten, es gibt doch einige Arbeiten, ja, bitte, aber das lassen wir. Ich würde die tschechische Historiografie auch der kommunistischen Periode für diese Zeit nicht so einseitig als völlig unbedeutend sehen. Ich will sie aber nicht. Das ist eine Frage. Danke. Dankeschön, Herr Kozak. Dankeschön. Ja, Professor Leoncini, Massarik stand auch doch in Diskussion. Ja, certo. Qui è sempre la solita disputa fra la teoria e la prassi, cosa significa ambivalente, propaganda, tutti questi discorsi. A mio avviso non significano nulla, nel senso che non è che per fare delle riflessioni di carattere generale, qui si tratta di una filosofia della politica, quindi non è che avesse bisogno di documentazione o di libri per fare delle note, che so io. Cioè, è assurdo tacciare, considerare propaganda o questo libro o altri libri di filosofia politica, soltanto perché parlano in termini generali di certe questioni. Il problema è altro, qui abbiamo di fronte un capovolgimento della concezione della politica, non è questione di numeri o di libri, è questione che se in genere presso tutti i popoli e le nazioni si ha una concezione quantitativa, no? Della nazione come quantità, la nazione è tanto più grande quanto maggiori sono il territorio e la popolazione, no? Che riesce ad avere sostanzialmente, ed è qui tutto il discorso della snazionalizzazione, cioè, perché si snazionalizza? E si nazionalizza perché si pensa di avere più italiani, si pensa di avere più serbi, si pensa di avere più cechi, no? Si pensa di avere più ungheresi, e quindi avendo più ungheresi, più serbi, più cechi, più italiani, è allora la nazione è più potente. Il discorso che fa Masaryk è esattamente l'opposto, è qui la novità, non è tanto la questione delle tabelle, è questione di un capovolgimento di questa concezione, una concezione qualitativa della nazione. La nazione è tanto più forte quanto più forte è culturalmente, spiritualmente, moralmente forte. Non dipende tanto dal fatto che appunto abbia grandi territori o piccoli territori. No, ecco, questo è il discorso fondamentale che deve entrare nella testa. E se noi pensiamo poi anche alla tradizione slavista, anche degli occidentalisti russi, dello slavofilismo, ecco, anche rispetto a queste concezioni, Masaryk costituisce una completa novità, perché anche gli occidentalisti russi, per dire, mantenevano però sempre il discorso, ecco, di una peculiarità slava, di certe istituzioni slave, pensiamo alla Lobstina, eccetera, no? Ecco, cercavano di salvare continuamente anche una certa struttura, ecco, tradizionale. Masaryk si sposta completamente ad Occidente. Ecco, fa proprie delle concezioni, non soltanto così in termini, diciamo, come potevano fare appunto gli occidentalisti russi o a certo riformismo russo, ecco, di assumere quelle che erano le modalità tecnologiche, no, le novità tecnologiche dell'Occidente, ma fa proprio anche le istituzioni dell'Occidente. E qui la novità, ecco, perché il rifarsi alla Rivoluzione francese, alla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, a tutta una tradizione anglosassone. E qui mi sembra che ci sia un'estrema novità che purtroppo va sottovalutata, anche perché appunto qui gli studi dovrebbero essere molto più profondi, invece addirittura appunto, per esempio, in Italia non esiste assolutamente nessun scritto tradotto di Masaryk, per dire, quindi tantomeno possono esistere gli studiosi su Masaryk in Italia o altrove. Ecco, e non si può pretendere che, ecco, i cechi o che so io, altri popoli, ecco, cioè ci vuole anche questa capacità di distanziarsi, no, dagli argomenti. Ecco perché è estremamente importante, per conto mio, la storia degli altri popoli. Ecco perché io, per esempio, purtroppo nel mio piccolo combatto contro, ecco, la storia locale, no? Cioè limitarsi alla storia italiana, limitarsi alla storia di una regione, no? Ecco, sarebbe estremamente importante invece che gli italiani si occupassero sempre più di storia austriaca e dell'Europa centrale o della storia francese e così via, no? Perché darebbero prospettive diverse anche per i francesi stessi, no? Anche per i cechi stessi, anche per gli inglesi stessi. Questo scambio, ecco, esiste pochissimo, questa storia comparata. Ecco, purtroppo noi siamo sempre prigionieri di una concezione nazionale, anche negli studi universitari, no? Questo diceva anche Macek, tra l'altro, a suo tempo, in un convegno qui a Bolzano, diceva purtroppo ognuno... E invece c'è questo... darsi reciprocamente, questo studiarsi reciprocamente sarebbe molto importante. E allora dico, ecco, certe cose anche di Masaryk ai cechi stessi possono sfuggire, e invece per conto mio sono molto importanti, viste da un occidentale. Ecco, quindi questo è, per quanto riguarda utopia, dico, beh, qui appunto non c'è discorso di utopia, nel senso che c'è la solita polemica fra utopisti e realisti, di vedere chi sono i realisti e chi sono gli utopisti. Comunque l'utopia non è qualcosa così di aereo, aria, Luft, è qualcosa di concreto, è un programma, è una direzione verso la quale ci si avvia. Ecco, no, quindi è chiaro che la nuova Europa di Masaryk e il Mein Kampf di Hitler sono due cose diverse e sono due utopie, ovviamente, no? Però un conto è una utopia e un conto è un'altra utopia. Così tanto per parlare di utopie. Grazie, signor Leoncini. Professor Modenbich. Ja, ich muss zuerst sagen, dass meine Kenntnisse über die Lage in Böhmen natürlich sehr schwach sind. Ich kann nur über Finnland sprechen, und in diesem Zusammenhang muss es wichtig zu verstehen, die Lage, also zahlmäßig waren die Finnen in großer Mehrheit immer in Finnland, aber die Schweden waren doch keine Minderheit vor dem Beginn dieses Jahrhunderts. Die führende Klasse sprach Schwedisch, auch wenn die finnisch gesinnt waren, und es war ganz natürlich für die Regierung und für die Stände damals, finnische Schul, finnische Bildungswesen zu fördern. Die schwedische Kultur war so stark, dass man überhaupt keine Gefahr betrachtete, das finnische Schulwesen zu entwickeln und finnische Bildungsanstalten zu fördern. Erst, sagen wir, in der Zwischenkriegszeit kam es zu solchen Spannungen, aber dann war es die Frage, ob man das Universitätswesen immer zweisprachig bleibe oder nicht, ob wie viel, es gab ja proportionsmäßig viel mehr schwedische Lehranstalten, viel mehr schwedische Professoren an der Staatsuniversität als die Zahl der schwedischen Bevölkerung vorausgesetzte. So diese Spannungen kamen also erst in dieser dieser Zeit, als schon das finnische Schulwesen, die finnische Bildung guten Grund hatte für die künftige Entwicklung. Und erst in der Zwischenkriegszeit, kann man sagen, sind die Schweden eine Minorität geworden, als diejenigen der alten führenden Schicht, die sich als Finnlandschweden betrachteten, das war nur ein Teil, und die schwedischsprachigen Fischer und Bauern sich in eine politische Partei zusammenschließen. Dankeschön. Dankeschön. Meine Damen und Herren, ich glaube, haben wir heute Nachmittag Gutes geleistet. Hatten wir vier interessante und spannende Referaten und eine relativ heftige Diskussion. Ich bedanke mich herzlich vor allem dem Herrn Referenten, Herr Alexander Koralka, Herr Leoncini und Herr Moden.